Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Mit einem kleinen PS zu Le Weekend. Es müssen vielleicht nicht aufregende Tage sein, aufregende Geschichten könnten genügen. So wie in unserem letzten Hörspieltermin des Jahres. Geschichten, die mehr als 2500 Jahre alt sind. Geschichten, die wir als Text kennen, die aber ursprünglich nicht zum Lesen, sondern zum Hören gedacht waren. Homers Odyssee. Eine der ältesten und einflussreichsten Dichtungen aus dem antiken Griechenland ist so ein Beispiel. In dem Epos wird die Rückkehr von Odysseus, des Königs von Ithaka, nach Ende des Trojanischen Kriegs geschildert. 10 Jahre lang hatten die Griechen erfolglos Troja belagert und erst mit einer von Odysseus ausgedachten List, einem hölzernen Pferd, in dem griechische Soldaten versteckt waren, gelang es ihnen, in die Stadt einzudringen. Weitere 10 Jahre dauerte Odysseus' Rückkehr. Es war eine Odyssee, eine, wie der Duden es definiert, lange mit vielen Hindernissen verbundene abenteuerliche Reise. Von den 10 Jahren, die Odysseus für seine Rückkehr brauchte, verbrachte er 1 Jahr bei der Zauberin Kirke und 7 Jahre bei der Nymphe Kalypso, unfreiwillig. Odysseus Ziel war immer, zurück nach Ithaka zu kommen, zu seiner Frau Penelope. So gesehen ist die Odyssee eine große Liebesgeschichte, die Ihnen nun Wolfram Berger in der klassischen Textfassung aus dem Jahr 1781 von Johann Heinrich Voss erzählen wird, musikalisch begleitet von Peter Rosmanit. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja-Zerstörung vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat und auf dem Meere so viel unnennbare Leiden erduldet, seine Seele zu retten und seiner Freunde Zurückkunft. Aber die Freunde rettet er nicht, wie eifrig er strebte. Ihn allein, der so herzlich zur Heimat und Gattin sich sehnte, hielt die unsterbliche Nymphe, die hehre Göttin Kalypso, in der gewölbeten Grotte und wünschte sich ihn zum Gemahle. Selbst da das Jahr nun kam im kreisenden Laufe der Zeiten, da ihn die Götter bestimmt, gen Ithaka wiederzukehren, hatte der Held noch nicht vollendet die müdende Laufbahn. Es jammerten seiner die Götter. Nur Poseidon zürnte dem göttergleichen Odysseus unablässig, bevor er sein Vaterland wieder erreichte. Auf der Heimfahrt zerschellt sein Floß an der Küste Scherias, dem Land der Phäaken. Dort findet die reizend schöne junge Nausikaa den erschöpften, nackten Schiffbrüchigen und bringt ihn an den Hof ihres Vaters, des Königs Alkinoos. Der empfängt ihn freundlich und bewirtet ihn im Kreise seiner Familie, der Fürsten und Noblen des Landes. Merket auf, der Phäaken erhabene Fürsten und Pfleger! Und Demodokos halte nun ein mit der klingenden Harfe. Unser Gast, ihm drückt wohl ein schwerer Kummer die Seele. Lieb wie ein Bruder ist ein hilfeflehender Fremdling, jedem Manne des Herz auch nur ein wenig empfindet. Sage, mit welchem Namen benennen dich Vater und Mutter? Welche Länder bist du auf deinen Irren durchwandert? Weitgepriesener Held, Alkinoos, mächtigster König. Wahrlich, es füllt mit Wonne das Herz, dem Gesange zu horchen, wenn ein Sänger wie dieser die Töne der himmlischen nachahmt. Was soll ich zuerst, was soll ich zuletzt dir erzählen? Denn viel Elend häuften auf mich die himmlischen Götter. Ich bin Odysseus, Laertes Sohn, durch mancherlei Klugheit unter den Menschen bekannt. Ithakas sonnige Höhen sind meine Heimat. Dicht aneinander gesät sind viele bevölkerte Inseln, Same, Dulichion und die waldbewachsene Zakynthos. Siehe, mich hielt bei sich die hehre Göttin Kalypso in der gewölbeten Grotte und wünschte mich zum Gemahle. Ebenso hielt mich auch die äeische Zauberin Kirke trüglich in ihrem Palast und wünschte mich zum Gemahle. Aber keiner gelang es, mein standhaftes Herz zu bewegen. Denn nichts ist doch süßer als unsere Heimat und Eltern. Gleich von Ilion trieb mich der Wind zur Stadt der Kikonen Ismaros hin. Aber als wir die Schiffe vom Malaya lenkten, da warf uns plötzlich die Flut und der Strom und der Nordwind fern von Kythera. Und 9 Tage trieb ich, von wütenden Stürmen geschleudert, über das fischdurchwimmelte Meer. Am 10. gelangte ich hin zu den Lotophagen, die blühende Speise genießen. Wer nun die Honigsüße der Lotusfrüchte gekostet, dieser dachte nicht mehr an Kundschaft oder an Heimkehr, sondern sie wollten stets in der lotophagen Gesellschaft bleiben und Lotus pflücken und ihrer Heimat entsagen. Aber ich zog mit Gewalt die Weinenden wieder ans Ufer und sie traten ins Schiff und setzten sich hin auf die Bänke, saßen in Reihen und schlugen die graue Woge mit Rudern. Und zum Lande der wilden, gesetzelosen Kyklopen kamen wir jetzt, der Riesen, die im Vertrauen auf die Götter nimmer pflanzen noch säen und nimmer die Erde beackern. Dort ist weder Gesetz noch öffentliche Versammlung, sondern sie wohnen all auf den Häuptern hoher Gebirge in gehöhleten Felsen und jeder richtet nach Willkür seine Kinder und Weiber und kümmert sich nicht um den anderen. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, rief ich alle Gefährten zur Ratsversammlung und sagte: Bleibt ihr übrigen jetzt, ihr meine lieben Gefährten. Ich und meine Genossen wollen im Schiffe hinüberfahren und Kundschaft holen, was dort für Sterbliche wohnen. Als wir das nahe Gestad erreichten, sahen wir von fern eine Felsenhöhle am Meer in der Spitze des Landes. Allda wohnt auch ein Mann von Riesengröße, der einsam stets auf entlegene Weiden das Vieh trieb. Grässlich gestaltet war das Ungeheuer. Er glich dem waldichten Gipfel hoher Kettengebirge, der einsam vor allen emporsteigt. Eilend befahl ich jetzt zu den übrigen lieben Gefährten, an dem Gestade zu bleiben und unser Schiff zu bewahren. Und ging selber mit 12 der Tapfersten, die ich mir auskor, einen ziegenledernen Schlauch auf der Achsel voll schwarzen süßen Weines. Eilig wanderten wir zur Höhle und fanden den Riesen nicht daheim. Er weidete schon auf der Weide die Herden. Und wir gingen hinein und besahen wundernd die Höhle. Wir zündeten Feuer und opferten, nahmen dann selber von den Käsen und aßen und setzten uns voller Erwartung, bis er kam mit der Herd. Aber er trieb in die Kluft die fetten Ziegen und Schafe alle zur Melke herein, die Widder und bärtigen Böcke. Hoch aufschwenkt er und setzte das große Spund vor den Eingang, fürchterlich groß. Und nachdem er seine Geschäfte in Eile verrichtet, zündet er Feuer an und sah uns stehen und fragte: Fremdlinge, sagt, wer seid ihr? Von wannen trägt euch die Woge? Habt ihr wohl ein Gewerb oder schweift ihr ohne Bestimmung hin und her auf der See? Uns brach das Herz vor Entsetzen über das raue Gebrüll. Dennoch ermannte ich mich und gab ihm dieses zur Antwort: Griechen sind wir und kommen von Trojas fernem Gestade, über das große Meer von mancherlei Stürmen geschleudert. Jetzt fallen wir dir zu Füßen und flehen in Demut. Reich uns eine geringe Bewirtung oder ein anderes kleines Geschenk. Wir Kyklopen kümmern uns nicht um den König des Himmels, noch um die seligen Götter, denn wir sind besser als jene. Nimmer verschone ich euer aus Furcht vor der Rache Kronions, dein und deiner Gesellen, wofern es mir selbst nicht gelüstet. Sage mir an, wo bist du mit deinem Schiffe gelandet? Ach, mein Schiff, hat der Erderschütterer Poseidon mir an den Klippen zerschmettert. Ich nur und diese Gefährten entflohen dem Schreckenverhängnis. Also sprach ich, und nichts versetzte der grausame Wütrich, sondern fuhr auf und streckte nach meinen Gefährten die Hände aus, deren er Zwehen anpackt und wie junge Hund auf den Boden schmetterte, blutig entspritzt ihr Gehirn und netzte den Boden. Dann zerstückte sie Glied für Glied und tischte den Schmaus auf, schluckte darein wie ein Leu des Felsengebirgs und verschmähte weder Eingeweide noch Fleisch, noch die markichten Knochen. Doch kaum hatte der Riese den großen Wanst sich gestopfet mit dem Fraße von Menschenfleisch. Siehe, da lag er im Fels weit hingestreckt bei dem Vieh. Jetzt stieg der Gedanke in meine zürnende Seele, näher zu gehen, das geschliffene Schwert von der Hüfte zu reißen und ihm die Brust zu durchgraben, wo Zwerchfell und Leber sich treffen mit nachbohrender Faust. Doch ein anderer Gedanke verdrängt ihn, denn so hätte ich uns selbst dem schrecklichen Tode geopfert. Drum erwarteten wir mit Seufzen die heilige Frühe. Die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, und nachdem er seine Geschäfte in Eile verrichtet, packte er abermals Wehen und tischte die Stücke zum Schmaus auf. Nach dem Frühstück trieb er die feiste Herd aus der Höhle. Spielend enthob er die Last des großen Spundes und spielend setzte er sie vor, als setzte er auf seinen Köcher den Deckel. Und nun trieb der Kyklop mit gellendem Pfeifen die Herde auf das Gebirg. Ich blieb in der Höhle mit tausend Entwürfen, Rache zu üben, wenn mir Athene Hilfe gewährte. Neben dem Stalle lag des Kyklopen gewaltige Keule, und ich haute davon, so viel die Klafter umspannet, reichte meinen Gefährten den Pfahl und hieß ihn mir glätten. Und sie schabten ihn glatt, ich selber schärfte die Spitze oben und härtete sie in der lodernden Flamme des Feuers. Drauf verbarg ich den Knittel bedachtsam unter dem Miste. Jetzt befahl ich den anderen, durchs heilige Los zu entscheiden, wer sich wagen sollte, mit mir den gehobenen Knittel jenem ins Auge zu drehen, sobald ihn der Schlummer befiele. Und am Abend kam er mit seiner gemästeten Herde Hochauf schwenkte er und setzte das große Spund vor den Eingang. Und nachdem er seine Geschäfte in Eile verrichtet, packte er abermals Wehen und tischte die Stücke zum Schmaus auf. Jetzt trat ich näher und sagte zu dem Kyklopen, einen hölzernen Becher voll schwarzen Weines in Händen: Nimm, Kyklop, und trink eins. Auf Menschenfleisch ist der Wein gut. Also sprach ich. Er nahm und trank und schmeckte gewaltig nach dem süßen Getränk und bat noch einmal zu füllen. Lieber, schenk mir noch eins und sage mir gleich, wie du heißest, dass ich dich wieder bewirt und deine Seele sich labe. Ich brachte ihm von Neuem des funkelnden Weines. Aber da jetzo der geistige Trank in das Hirn des Kyklopen stieg, da schmeichelte ich ihm mit glatten Worten und sagte: Meinen berühmten Namen Kyklop, du sollst ihn erfahren. Niemand ist mein Name, denn niemand nennen mich alle. Also sprach ich, und drauf versetzte der grausame Wütrich: Niemand will ich zuletzt nach seinen Gesellen verzehren. Dies sei die verheißene Bewirtung. Sprach's und streckte sich hin, fiel rücklings und lag mit gesenktem, feistem Nacken im Staub. Und nun hielt ich die Spitze des Knittels in glimmende Asche, bis sie Feuer fing, und stärkte mit herzhaften Worten meine Gefährten, dass keiner sich feig im Winkel verkröche. Aber da eben jetzo der Ölbaumknittel im Feuer drohte zu brennen, so grün er auch war und fürchterlich glühte, zog ich ihn eilend zurück aus dem Feuer, und meine Gefährten standen um mich, und ein himmlischer hauchte uns Mut in die Seele. Und sie fassten den spitzen Olivenknittel und stießen ihn dem Kyklopen ins Aug. Und ich, in die Höhe mich reckend, drehete. Und heißes Blut umquoll die dringende Spitze. Alle Wimpern und Augenborsten versenkte die Lohe seines entflammten Sterns. Es prasselten brennend die Wurzeln. Also zischte das Aug um die feurige Spitze des Ölbrands. Fürchterlich heulte er auf, dass rings die dumpfige Kluft scholl. Und wir erschraken und flohen in den innersten Winkel. Doch jener riss aus dem Auge den Knittel, mit vielem Blute besudelt, schleuderte ihn ferne von dannen mit ungebärdigem Grimme. Und nun ruft er mit Zetergebrüll den anderen Kyklopen, welche rings um die Klüfte des stürmischen Felsen bewohnten. Und sie vernahmen das Brüllen und drängten sich dorther und daher. Was geschah dir für Leid, Polyphemus, dass du so brülltest und uns vom Schlummer erwecktest? Ihnen erwiderte drauf aus der Felsenkluft Polyphemus: Niemand würgt mich, ihr Freund, arglistig und niemand gewaltsam. Wenn dir denn niemand Gewalt antut in der einsamen Höhle, gegen Schmerzen, die Zeus dir schickt, ist kein anderes Mittel, flehe zu deinem Vater, dem Meerbeherrscher Poseidon. Also schrien sie und gingen. Mir lachte die Seele vor Freude, dass sie mein falscher Name getäuscht und mein trefflicher Einfall. Aber ächzend vor Qual, mit jammervollem Gewinsel, tappte der blinde Kyklop und nahm den Stein von der Pforte, setzte sich dann in die Pforte mit ausgebreiteten Händen, tastend, ob nicht vielleicht mit den Schafen einer entwischte. Aber ich sann umher, das sicherste Mittel zu finden, wie ich meine Gefährten und mich von dem schrecklichen Tode rettete. Seine Widder waren sehr feist, mit brauner Wolle bekleidet. Diese band ich geheim mit schwanken Ruten zusammen, drei und drei. Der mittelste Bock trug einen der Männer, und zween gingen beiher und schirmten meine Gefährten. Ich selber wählte mir einen Bock, den trefflichsten unter der Herde. Diesen ergriff ich schnell beim Rücken, wälzte mich nieder unter den wollichten Bauch und lag mit duldendem Herzen, beide Hände fest im Gekräusel der Flocken verwickelt. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, eilten die Männer der Herde mit Ungestüm auf die Weide. Der grausame Wütrich saß von Schmerzen gefoltert und tastete sorgsam die Rücken aller Steigenden wieder und ahnete nicht in der Dummheit, dass ich sie unter die Brust der wollichten Böcke gebunden. Langsam folgte nun der übrigen Herde mein Widder. Streichelnd betastet auch ihn das Ungeheuer und sagte: »Süßes Böckchen, wie geht's? Du kommst zuletzt aus der Höhle. Ei, du pflegtest mir ja sonst nicht hinter der Herde zu bleiben. Nun der Letzte von allen. Ach, geht dir etwa das Auge deines Herrn so nach? Der Bösewicht hat mir's entrissen. Niemand. Ich mein, er ist mir noch nicht dem Verderben entronnen.« Also sprach er und ließ den Widder von sich hinausgehen. Als wir uns von der Höhle und dem Hof ein wenig entfernet, machte ich zuerst vom Widder mich los und löste die anderen. Eilend trieben wir jetzo die wohlgemästeten, großen, hochgeschenkelten Böcke durch mancherlei Krümmen zum Schiffe. Und mit herzlicher Freude empfingen die lieben Gefährten uns Entflohene des Todes und klagten schluchzend die anderen. Aber ich ließ es nicht zu. Ich deutete jedem mit Blicken, nicht zu weinen. Befahl dann, die schöne wollichte Herde hurtig ins Schiff zu werfen und über die Wogen zu steuern. Da begann ich und rief den Kyklopen mit schmähenden Worten: »Ha, Kyklope, so recht! Nicht deines feigen Gefährten hast du, wütiger Ries, in der dunklen Höhle gefressen.« Also rief ich. Noch wütender tobte der blinde Kyklope, riss herunter und warf den Gipfel des hohen Gebirges. Aber er fiel jenseits des blaugeschnäbelten Schiffes. Als wir nun doppelt so weit in das hohe Meer uns gerettet, siehe, da rief ich von Neuem dem Wüterich: »Hör, Kyklope, sollte dich einst von den sterblichen Menschen jemand fragen, wer dir dein Auge so schändlich geblendet, sag ihm Odysseus, der Sohn des Laertes, der Städteverwüster, der in Ithaka wohnt.« Und wir kamen zur Insel Ea. Diese bewohnte Kirke, die schön gelockte, die hehre, melodische Göttin. Allda liefen wir still mit unserem Schiff ans Gestade. Jetzo teilte ich die Schar der wohlgeharnischten Freunde in zween Haufen und gab jedwedem einen Gebieter. Diesen führte ich selbst, der edle Eurylochos jenen. Und er machte sich auf mit 22 Gefährten, und sie fanden im Tal des Gebirgs die Wohnung der Kirke. Dort umwandelten rings Bergwölfe und mähnichte Löwen, durch die verderblichen Säfte der mächtigen Kirke bezaubert. Diese sprangen nicht wild auf die Männer, sondern sie stiegen schmeichelnd an ihnen empor mit langen, wedelnden Schwänzen.

als womit ihr zuerst der vaterländischen Insel raue Gefilde verließt. Und wir saßen ein ganzes Jahr von Tage zu Tage an der Fülle des Fleisches und süßen Weines uns labend. Als nun endlich das Jahr von den kreisenden Horen erfüllt ward und mit dem wechselnden Mond viel Tage waren verschwunden, da bestieg ich mit Kirke das köstlich bereitete Lager. Kirke, erfülle mir jetzt das Gelübde, so du gelobtest, mich nach Hause zu senden. Mein Herz verlanget zur Heimat und der übrigen Freunde, die rings mit Weinen und Klagen meine Seele bestürmen, sobald du den Rücken nur wendest. Edler Leihertiad, erfindungsreicher Odysseus, länger zwinge ich euch nicht, in meinem Hause zu bleiben. Und sie sandte vom Ufer dem blaugeschnäbelten Schiffe günstigen, segelschwellenden Wind zum guten Begleiter. Kirke, die schön gelockte, die hehre, melodische Göttin. Sie prophezeite mir für meine Heimreise Folgendes. Erstlich erreichet dein Schiff die Sirenen. Diese bezaubern alle sterblichen Menschen. Aber du steuere vorbei und verkleibe die Ohren der Freunde mit dem geschmolzenen Wachse der Honigscheiben, dass niemand von den anderen sie höre. Doch willst du selber sie hören, siehe, dann binde man dich an Händen und Füßen im Schiffe, aufrecht stehend am Maste, mit fest umschlungenen Seilen, dass du den holden Gesang der zwei Sirenen vernehmest. Dann bestimme ich den Weg nicht weiter, ob du zur rechten oder zur linken dein Schiff hinsteuern müssest. Dorthin drohen zween Felsen. Der eine berühret den Himmel mit dem spitzigen Gipfel vom düsterblauen Gewölke, rings umhüllt, das nimmer zerfließt, und nimmer erhellen heitere Tage den Gipfel, im Sommer oder im Herbste. In der Mitte des Felsen ist eine benachtete Höhle. Diese Höhle bewohnt die fürchterlich bellende Skylla, deren Stimme hell wie der jungen, saugenden Hunde winseln tönt. Sie selbst ein greuliches Scheusal. Siehe, das Ungeheuer hat 12 abscheuliche Klauen und 6 Hels unglaublicher Längen auf jeglichem Halse einen grässlichen Kopf mit dreifachen Reihen gespitzter, dicht geschlossener Zähne voll schwarzes Todes bewaffnet. Bis an die Mitte steckt ihr Leib in der Höhle des Felsens, aber die Köpfe bewegt sie hervor aus dem schrecklichen Abgrund. Doch weit niedriger ist der andere Felsen, Odysseus. Dort ist ein Feigenbaum mit großen, laubichten Ästen. Darunter lauert Charybdis, die wasserstrudelnde Göttin. Dreimal gurgelt sie tägliches aus und schlurfet es dreimal schrecklich hinein. Jetzt erreichst du die Insel Trinakia. Siehe, da weiden viele fette Rinder und Schafe des Sonnenbeherrschers. Wenn du sie aber beraubst, alsdann weissag ich Verderben deinem Schiff und den Freunden. Also sprach sie, da kam die golden thronende Eos und die hohe Göttin verließ mich. Aber ich eilte zum Schiff und ermahnete meine Gefährten, einzusteigen und schnell am Ufer die Seile zu lösen. Nachdem Odysseus und seine Gefährten Kirkes Rat befolgt und dem holden, todbringenden Gesang der Sirenen entkommen waren, die Ruderer mit dem geschmolzenen Wachse der Honigscheiben, dass niemand sie höre, und Odysseus, gebunden an Händen und Füßen, aufrecht stehender Maste mit fest umschlungenen Seilen, da näherten sie sich den todbringenden Felsen. Seufzend ruderten wir hinein in die schreckliche Enge. Denn hier drohete Skylla und dort die wilde Charybdis. Wenn sie die Flut ausbrach, wie ein Kessel auf flammendem Feuer brauste mit Ungestüm ihr siedender Strudel und hoch aufspritzte der Schaum und bedeckte die beiden Gipfel der Felsen. Wenn sie die salzige Flut des Meeres wieder hineinschlang, donnerte furchtbar der Fels und unten blickten des Grundes schwarze Kiesel hervor. Und bleiches Entsetzen ergriff uns. Während wir nun in der Angst des Todes alle dahin sahen, neigte sich Skylla herab und nahm aus dem Raume des Schiffes mir 6 Männer. Sie schrien und jammerten alle laut und riefen mir, ach, zum letzten Male beim Namen. Also wurden sie zappelnd empor an dem Felsen gehoben. Dort an der Höhle fraß sie das Ungeheuer und schreiend streckten jene nach mir in der grausamsten Marter die Hände aus. Nichts Erbärmliches habe ich mit meinen Augen gesehen. So viel Jammer mich auch im stürmenden Meer verfolgte. Nachdem sie den Schrecken von Skylla und Charybdis entkommen sind, landen Odysseus und seine übrig gebliebenen Gefährten nach stürmischer Seefahrt auf der Insel Trinakia. Völlig erschöpft und ausgehungert schlachten die Männer ohne Odysseus Wissen die heiligen Rinder und Schafe von Helios, dem Sonnengott. Als wir das grüne Gestade Trinakias jetzo verlassen, breitete Zeus Kronion ein dunkelblaues Gewölk aus über das laufende Schiff und Nacht lag über der Tiefe. Und nun donnerte Zeus. Der hochgeschleuderte Strahl schlug schmetternd ins Schiff und es schwankte vom Donner des Gottes erschüttert. Alles war Schwefeldampf und die Freund entstürzten den Boden. Ähnlich den Wasserkrähen bekämpften sie steigend und sinkend die Flut. Doch der Gott nahm ihnen die Heimkehr. Einsam durchwandelte ich jetzt das Schiff. Da trennte der Wogensturz von den Seiten den Kiel, schmetterte dann auf den Kiel den Mastbaum nieder. 9 Tage trieb ich umher. In der 10. der Nächte führten die Himmlischen mich gen Ogygia, wo Kalypso wohnet, die schön gelockte, die hehre, melodische Göttin. Huldreich nahm sie mich auf. Also sprach Odysseus, und alle verstummten umher und schwiegen, horchten noch wie entzückt im großen, schattigen Saale. Aber Odysseus wandte zur strahlenden Sonne oft ungeduldig sein Haupt auf, dass sie doch unterginge, denn herzlich verlangt ihn zur Heimat. Odysseus wird schlafend nach Ithaka gebracht. Athene gibt ihm die Gestalt eines bettelnden Greises. Und er begibt sich in sein Haus, in dem die zügellosen Freier von Penelope, seiner Gemahlin, mit üppiger Frechheit prassen, seine Schafe schlachten und seinen Wein trinken. Sauhirt Eumäos eilte gerade in den Saal zu den übermütigen Freiern, die die Schwelgen sich schon beim Tanz und Gesange freuten. Jenen sah Telemachos, der Sohn von Odysseus. Er winkte ihm eilig und rief ihn heran. Da trat in die Wohnung Odysseus, der wie ein alter Mann und mühebeladener Bettler wankend am Stabe schlich, mit hässlichen Lumpen bekleidet. Aber die Freier durchlärmten den Saal. Und Antinoos schalt Eumäos, den edlen Hirten der Schweine: Warum führst du diesen zur Stadt, du berüchtigter Sauhirt? Ehren nicht etwa genug Landstreicher vor unseren Türen? Welch ein himmlischer straft uns mit dieser Plage! Sprach's und warf mit dem Schemel die rechte Schulter Odysseus dicht am Gelenke des Halses. Der aber stand wie ein Felsen, fest, und wankte nicht von Antinoos mächtigem Wurfe. Jetzo entblößte sich von den Lumpen der weise Odysseus, sprang auf die hohe Schwell und hielt in den Händen den Bogen samt dem gefüllten Köcher. Und Antinoos traf er mit bitterem Todesgeschosse, traf mit dem Pfeil ihn grad in die Gurgel, dass im zarten Genick die Spitze wieder hervordrang. Und der sank zur Seite hinab. Der Becher voll Weines stürzte dahin aus der Hand des Erschossenen, und aus der Nase sprang ihm ein Strahl dick strömendes Bluts. Aber die Freier schrien laut auf im Saale, da sie den Stürzenden sahen, sprangen empor von den Thronen und schwärmten wild durcheinander. Aber da war kein Schild und keine mächtige Lanze. Zürnend schaute er auf sie und sprach der weise Odysseus: Ha! Ihr Hunde, ihr wähntet, ich kehrete nimmer zur Heimat aus dem Lande der Troja. Drum zehrtet ihr Schwelger mein Gut auf und beschlieft mit Gewalt die Weiber in meinem Palaste. Ja, ihr warbt sogar, da ich lebte, um meine Gemahlin. Nun ist über euch alle die Stunde des Todes verhänget. Also sprach er. Da fasste sie alle bleiches Entsetzen. Jeder sah sich um, wo er dem Verderben entflöhe. Nur Eurymachos zog das eherne, scharfe, zweischneidige Schwert und sprang mit grässlichem Schreien gegen Odysseus empor. Allein der edle Odysseus schnellte zugleich den Pfeil und traf ihm die Mitte des Busens. Tief in die Leber fuhr der gefiederte Pfeil. Aus der rechten fiel ihm das Schwert und er stürzte mit strömendem Blute besudelt, taumelnd über den Tisch und warf die Speisen zur Erde. Kriegsmut atmend standen die Streitenden. Hier auf der Schwelle vier und dort in dem Saale so viel und so rüstige Männer. Da begann zu den Seinen der herrliche Dulder Odysseus: Jetzt so wäre es an mir, ihr Lieben, euch zu befehlen, dass ihr die Schar der Freier mit scharfen Lanzen begrüßet. Also sprach er. Da warfen sie alle zielend die Lanzen. Den Demoptolemos traf der göttergleiche Odysseus und den Euryades traf Telemachos. Aber die restlichen Freier entflohen in den innersten Winkel des Saales. Jene sprangen hinzu und zogen die Speer aus den Toten. Und die Schar des tapferen, erfindungsreichen Odysseus zielte von Neuem und warf die Lanzen unter die Freier. Mit dem Krachen zerschlagener Schädel tönte das Jammergeschrei und Blut floss über den Boden. Jetzt schaute Odysseus umher im Saale, ob irgend noch ein Lebender sich dem schwarzen Tode verberge. Aber er sah sie alle mit Blut und Staube besudelt, weit den Boden bedecken, wie Fische, welche die Fischer aus dem bläulichen Meer ans hohle Felsengestade aufzogen. Also lagen im Saale die Freier, Haufen bei Haufen. Und Odysseus stand da, ganz mit Blut und Staube besudelt, ähnlich dem Löwen, der vom ermordeten Stiere gesättigt, stolz einhergeht. Auf, Telemachos! Bringe mir Feuer und fluchabwendenden Schwefel, dass ich den Saal durchräuchere, im Vorhaus und in dem Hofe. Dann rufe eure Claire. Sie sage Penelopeen, dass sie geschwind herkomme mit ihren begleitenden Jungfrauen. Und eure Claire stieg frohlockend empor in den Söller. Wach auf, Penelopeia, geliebte Tochter, und schau es selber mit Augen, worauf du so lange geharret. Odysseus ist gekommen, Odysseus, und wieder zu Hause, nun endlich, komm denn und folge mir jetzt. Liebe Mutter, du musst nicht so frohlocken und jauchzen. Ach, du weißt ja, wie herzlich erwünscht er allen im Hause käme, vor allem mir und unserem einzigen Sohn. Aber es ist unmöglich geschehen, wie du erzählst. Also sprach sie und stieg hinab, zweifelnd, ob sie den lieben Gemahl von Ferne befragte oder entgegen ihm flög und Händ und Antlitz ihm küsste. Als sie nun über die Schwelle von glattem Marmor hineintrat, setzte sie fern an der Wand im Glanze des Feuers Odysseus gegenüber sich hin. An einer ragenden Säule saß er, die Augen gesenkt, und wartete, was sie ihm sagen würde, die edle Gemahlin. Lange saß sie schweigend. Ihr Herz war voller Erstaunens. Jetzt so glaubte sie schon, sein Angesicht zu erkennen. Jetzt so verkannte sie ihn in seiner hässlichen Kleidung. Aber Telemachos sprach unwillig zu Penelopeia: Mutter, warum sonderst du dich von meinem Vater und setzest dich nicht neben ihn? Lieber Sohn, mein Geist ist ganz in Erstaunen verloren. Und ich vermag kein Wort zu reden oder zu fragen, noch ihm gerad ins Antlitz zu schauen. Doch ist er es wirklich, mein Odysseus? Wir haben unsere geheimen Zeichen, die keinem anderen bekannt sind. Sprach's? Da lächelte sanft der herrliche Dulder Odysseus. O Telemachos, lass die Mutter, sie wird bald freundlicher werden. Aber wir müssen bedenken, was nun der sicherste Rat sei. Wir erschlugen die Stützen der Stadt, der edelsten Männer, Söhne in Ithakas Reich. Geht nun erstlich ins Bad und schmückt euch mit festlichem Leibrock. Lasst dann die Weiber im Hause mit schönen Gewanden sich schmücken und der göttliche Sänger entlocke der klingenden Harfe Melodien und beflügle den fröhlich hüpfenden Reigen, damit nicht eher der Ruf von dem Morde der Freier durch die Stadt sich verbreite, bevor wir das schattige Lustgut fern auf dem Land erreicht. Sprach's und setzte sich wieder auf seinen verlassenen Sessel gegenüber dem Sitz der edlen Gemahlin und sagte: Wunderliche, so starr und gefühllos. Keine andere Frau wird sich von ihrem Gemahle so halsstarrig entfernen, der nach unendlicher Trübsal endlich im 20. Jahre zum Vaterland zurückkehrt. Bereite mein Bett, eure Claire, dass ich allein mich niederlege, denn diese hat wahrlich ein Herz von Eisen. Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia: Wunderlicher, mich hält so wenig Stolz wie Verachtung oder Befremden zurück. Ich weiß recht gut, wie du aussahst, als du von Ithaka fuhrst im lang beruderten Schiffe. Aber wohlan, bereite sein Lager ihm, eure Claire, außerhalb des schönen Gemachs. Setzt das zierliche Bette hinaus. Also sprach sie zum Schein, den Gemahl zu versuchen. Doch zürnend wandte sich jetzt Odysseus zu seiner edlen Gemahlin. Wahrlich, o Frau, wer hat mein Bette denn anders gesetzt? Ein wunderbares Geheimnis war an dem künstlichen Bett, und ich selber baute es, kein anderer. Innerhalb des Gehegs war ein weitumschattender Ölbaum, stark und blühenden Wuchses, der Stamm glich Säulen an Dicke. Rings um diesen erbaute ich von dicht geordneten Steinen unser Ehegemach und wölbte die obere Decke. Also sprach er. Der Fürstin erzitterten Herz und Knie, als sie die Zeichen erkannte, die ihr Odysseus verkündet. Weinend lief sie hinzu und fiel mit offenen Armen ihrem Gemahl um den Hals und küsste sein Antlitz und sagte: »Siehe, mein armes Herz war immer in Sorgen. Es möchte irgendein Sterblicher kommen und mich mit täuschenden Worten hintergehen. Jetzo, da du, Geliebter, mir so umständlich die Zeichen unserer Kammer nennst, die doch kein Sterblicher sah, jetzo besiegst du mein Herz und alle Zweifel verschwinden.« Da schwoll ihm sein Herz von inniger Wehmut. Weinend hielt er sein treues, geliebtes Weib in den Armen. Eurykleia indes und Eurynome breiteten emsig weiche Gewande beim Scheine leuchtender Fackeln. Und jene bestiegen freudig ihr altes Lager. Und nachdem sie die Fülle der seligen Liebe gekostet, wachten noch lang, ihr Herz mit vielen Gesprächen erfreuend. Dann beschlich sie der süße, sanft auflösende Schlummer, den Gram der Seele vertilgend. Aber ein neues ersann die heilige Pallas Athene, als sie glaubte, der Held Odysseus habe nun endlich seine Seele in lieb und süßem Schlafe gesättigt, rief sie vom Ozean schnell die goldenturnende Frühe, dass sie die finstere Welt erleuchtete. Aber Odysseus sprang vom schwellenden Lager und sprach zu seiner Gemahlin: »Jetzt so gehe ich hinaus, den guten Vater Laertes auf dem Lande zu sehen, der mich so herzlich bejammert. Dir befehl ich, o Frau, zwar bist du selber verständig. Gleich wenn die Sonne aufgeht, wird sicher der Ruf von den Freiern durch die Stadt sich verbreiten, die ich im Hause getötet. Darum steig in den Söller und sitze dort unter den Weibern ruhig. Siehe nach keinem dich um und rede mit keinem.« Also sprach er und panzerte sich mit schimmernder Rüstung, weckte Telemachos dann und beide Hirten vom Schlummer und gebot, in die Hand die Waffen des Krieges zu nehmen. Diese gehorchten ihm schnell und standen in eherner Rüstung, schlossen die Pforte dann auf und gingen, geführt von Odysseus. Schon umschimmerte Licht die Erde, doch Pallas Athene führte sie schnell aus der Stadt, mit dichtem Nebel umhüllet. Sie hörten Die Odyssee, erzählt von Wolfram Berger, musikalisch begleitet von Peter Rosmanit. Diese Produktion ist auch als CD mit einem von Linda Wolfgruber gestalteten Booklet im Mandelbaum Verlag erschienen, in der von Peter Rosmanit kuratierten Klangbuchreihe. Ein Hinweis noch auf unseren Kurzhörspielwettbewerb Track 5. Bis zum 15. Jänner können Sie noch mit einem selbstproduzierten Kurzhörspiel an diesem Wettbewerb teilnehmen. Detaillierte Informationen finden Sie unter oe1.orf.at/track5. Einen angenehmen Silvestertag wünscht Ihnen Kurt Reisnecker.